sind uns interessiert, sind die Erlebnisse und nicht die Scheiße in den Herzen, ob krank und gesund. So hielt er sich stets bis zum Tod ihren Mund. Haben Freunde verloren, sie sterben sehen. Der Tod blieb streng, hörte nicht mehr ihr Flehen. Sie waren deutsche Soldaten, der Boom blieb niemals fremd. Verdienen nicht gegönnt. Deutsche Soldaten, der Tod von denen, Schritt für Schritt. Soldaten, der Tod von denen, Schritt für Schritt.